Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos. Machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Langsam klar. Und wir sind kurz, ganz kurz vorm Aufpassen.